Stell dir vor, es ist Krieg und die Panzer sind kaputt. Ein beliebtes Thema dieses wortreichen und wiederkehrenden Ausdrucks allgemeiner Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation, kurz ein beliebtes Thema dieser Kolumne, ist ja irgendwie aus Versehen unter der Hand die Sicherheit geworden. Leider nicht die Absicherung gegen den Verlust des Arbeitsplatzes oder allgemeiner die Sicherheit, morgen die Miete noch zahlen zu können, sondern zumeist die staatliche Sicherheit, obwohl ökonomische Sicherheit auch mal ein spannendes Thema wäre. Staatliche Sicherheit gibt es ja in allen möglichen Geschmacksrichtungen, je nachdem, von wem der Staat sich bedroht fühlt. Komische Formulierung, als sei der Staat ein fühlendes Wesen, das ängstlich durch nächtliche Gassen geht und nach dem Pfefferspray fummelt, wenn dunkle Gestalten auftauchen. Aber sei es drum, dieser Staat also hat vor unterschiedlichen Dingen Angst, und was dieser komische Staat so macht, hängt stark davon ab, wer für den Staat fühlt, ihn repräsentiert und deshalb seine eigenen Neurosen als die des Gemeinwohls verkaufen kann. Ein ziemlich klassisches Beispiel dafür, wovor fast jeder Staat Angst hat, ist das unbefugte Übertreten der Grenzen. Warum er davor Angst hat, wäre wohl auch eine eigene Sendung wert. Aber das letzte Mal habe ich von den Rassisten bei der AfD gesprochen. Angst vor dem vermeintlich Fremden ist mindestens Teil der Erklärung. Um mit dieser Angst fertig zu werden, nutzt der Staat meistens und hauptsächlich die Polizei. Aktuell mit der Aktion Mos Maiorum, von der ihr vielleicht schon gehört habt. Mos Maiorum heißt übersetzt sowas wie die Sitten der Vorfahren und ist eine koordinierte Polizeiaktion in fast allen Ländern der EU, um illegalisierte Menschen festzunehmen. Nach den guten alten Sitten der Vorfahren wird vom 13. bis zum 26. Oktober dieses Jahres koordiniert Jagd auf Menschen gemacht, die hier zwischen uns leben. Und danach fühlen wir uns alle wieder sicher. Wer sich dafür interessiert, findet zum Beispiel eine Karte mit ständig aktualisierten Informationen über Personenkontrolle unter map.nadir.org/ushadidi. Ich buchstabiere map.nadir.org/ushadidi. Wer noch mehr Informationen dazu möchte, der sollte die Suchmaschine seiner Wahl bedienen und vor allem Menschen warnen, die nicht kontrolliert werden möchten. Zum Schutz der Grenzen hat sich dieses komische Ding Staat noch etwas anderes überlegt, was nach diesem kleinen Einschub das eigentliche Thema sein soll. Die Armee. Über die Armee zu sprechen, gibt es aktuell mehrere Anlässe. Zum ersten ein eher subjektiver Eindruck. Da ein Haufen Arschlöcher mit der Idee, ein Kalifat zu gründen, bei uns im Westen die verdiente und auch erstrebte Aufmerksamkeit bekommen haben, bin ich neulich in Kreisen mit linkem Selbstverständnis der Rede von, Zitat, Antikriegskacke begegnet. Ich wiederhole nochmal, weil ich es irgendwie noch nicht ganz fassen kann. Antikriegskacke. Es geht mir nicht darum, hier das Für und Wider und die Details einer tatsächlich notwendigen Hilfe zu erörtern. Es geht eher darum, dass ich den Eindruck habe, dass sich das Gesprächsklima ändert. Eines, in dem die einzigen, die für den Frieden auf die Straße gehen, Reichsbürger und VerschwörungstheoretikerInnen sind, während die mehr oder weniger organisierte Linke entweder die Klappe hält oder eben von Antikriegskacke redet. Wenn mir das beides bzw. alles drei und der Konflikt rund um den Islamischen Staat nicht in diese Kolumne passt, rein vom Umfang will ich statt über Reichsbürger und eine marginalisierte Linke lieber über die reden, deren Neurosen die des Staates sind. Konkret geht es mir, und das ist sozusagen der objektive Anlass, um das vermehrt auftretende Geheule über den Zustand der Bundeswehr. Ich habe keine Lust, das jetzt en Detail auszubreiten, aber alle, die in letzter Zeit mal eine Zeitung in der Hand hatten, durften erfahren, dass irgendwelche Hubschrauber nicht fliegen oder Transportflugzeuge nicht können, was sie sollen, oder Gewehre nicht geradeaus schießen und so weiter und so fort. Weder gegen den neu entdeckten und bösen Russen könnte diese doofe Bundeswehr uns verteidigen, noch standesgemäß in irgendein Land im globalen Süden einmarschieren. Nicht einmal jemand mit einer Drohne töten kann dieses einst so stolze Land. Kurz, insgesamt entstand da der Eindruck, die Bundeswehr sei nicht in der Lage, einen ordentlichen Krieg zu führen. Ob es denn überhaupt nötig ist, sich gegen den Russen verteidigen, irgendwo einzumarschieren oder mit Drohnen töten zu können, ist so eine Antikriegskackfrage, die stellt sich niemand. Ich persönlich finde es nicht besonders schlimm, wenn die Tornados am Boden bleiben. Wisst ihr, was eine blöde Flugstunde mit sowas kostet? Mit dem Geld könnte man eine Menge Brunnen bauen, wenn wir von diesem dringenden Bedürfnis, jemandem zu helfen, so gequält werden. Oder glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die nicht mehr so rote Armee morgen vor Berlin steht und die deutschen Grenzen mit Kampfjets und Präzisionsgewehren verteidigt werden müssen? Ich glaube ja, hinter dem Gejammere um den ach so schlechten Zustand der Bundeswehr In Klammern, ob der so schlecht ist, nochmal eine andere Frage, spielt hier aber eigentlich gar keine Rolle, Klammer zu. Ich glaube, hinter dem Gejammere stecken ganz andere Sachen. Zum Ersten, und das ist jetzt nicht so richtig innovativ, muss man sich als Behörde immer beschweren, dass man zu wenig Geld hat für all die tollen Sachen, die man so machen soll. Sonst gibt es nächstes Jahr weniger Knete. Und Haushaltsverhandlungen sind gerade, also ein Stück weit ist es purer Opportunismus, ein paar Berichte von komischen Wirtschaftsprüfern schreiben zu lassen, in denen dann steht, dass man mehr Geld braucht. Aber ich glaube, es steckt noch etwas mehr dahinter. Fast schon ein System, eine Logik. Und um die zu erkennen, muss man die Frage umkehren. Statt sich zu fragen, wie es zu schaffen ist, dass die Bundeswehr mal wieder so richtig bereit für einen Krieg ist, möchte ich mich zum Abschluss fragen, welche Funktion die Bundeswehr erfüllt, wenn sie nicht einmal in der Lage ist, einen sinnlosen Krieg zu führen. Welche Funktion erfüllt eine Armee, deren Flugzeuge nicht fliegen und deren Gewehre nicht schießen? Also sie ist ein gutes Vorbild, ohne Frage, aber mit etwas weniger Polemik ließe sich doch vielleicht sagen, dass sie unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt eine doppelte Funktion hat. Zum Ersten ist sie ein riesiges Konjunkturpaket. Konjunkturpakete, ihr erinnert euch, ist, wenn Autos, die noch fahren, verschrottet werden. Da ist es doch nur konsequent, Flugzeuge zu kaufen, die nicht fliegen. Aber, werdet ihr jetzt sagen, da könnte man doch wenigstens Gewehre kaufen, die funktionieren. Die Gewehre muss man ja nicht benutzen. Aber warum das Hightech G36 kaufen statt ein funktionierendes Kalaschnikow? Es geht doch nur darum, dass es made in Germany ist und sich Sigi Gabriel noch bei den Gewerkschaftsbossen blicken lassen kann. Da könnte man ja wenigstens was kaufen, was funktioniert und das dann nicht benutzen. Ich glaube, der Grund, warum die Bundeswehr eine Hightech-Armee ist, bei der nichts funktioniert, aber alles verflucht teuer ist, ist der, dass sie eine Art Versuchslabor ist. Alle paar Jahre bestellt die Bundeswehr neues, teures Spielzeug, das nicht funktioniert. Und ärgert sich jahrelang damit rum und sagt den Herstellern, was sie ändern müssen, damit es funktioniert. Diese verdienen sich damit eine goldene Nase und haben am Ende ein Produkt, was tatsächlich auf zuverlässige Art und Weise Menschen tötet. Und dieses neue Kriegsspielzeug können Krauss, Maffei, Wegmann, Heckler und Koch und wie sie alle heißen, dann in alle Welt exportieren und damit werben. Seht her, diese großartige deutsche Armee benutzt es, also solltet ihr es auch benutzen. Forschung und Entwicklung bezahlt der deutsche Steuerzahler. Irgendwo im globalen Süden zahlt jemand mit seinem Leben und in Oberndorf am Rhein klingelt die Kasse. Die Bundeswehr ist so lange kriegsunfähig, bis sie exportfähig ist. Und nächste Woche exportieren wir dann das familienfreundliche Töten. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Daran muss ich denken, wenn irgendwo in der Zeitung steht, Kriegsspielzeug XY macht nicht, was es soll. Genau deshalb ist es noch bei der Bundeswehr und noch nicht bei den Scheichs. Und das hat nichts mit Antikriegskacke zu tun. Und ja, den Kurden und Jesiden und wer auch immer von einem Idioten mit einem Gewehr bedroht wird, sollte Unterstützung bekommen. Rüstungsspiralen helfen aber niemandem. Die Horste von der IS haben modernes Zeug, wir haben modernes Zeug. Und wenn alle, die sich bekriegen wollen, das mit Stock und Stein tun würden, könnten jetzt alle, die Panzer bauen, stattdessen Brunnen graben oder an Ebola-Medizin forschen. Mag ein bisschen utopisch ein. Aber schaut euch an, wohin der Realismus die Grünen gebracht hat. Zu Joschka BMW Fischer und zum DGB, der eine Handvoll Flüchtlinge mit einer Einsatzhundertschaft räumen lässt. Mir reicht das an Realismus, real ist nämlich eine ganze Menge am Arsch. PS. Ein bisschen Antikriegskacke muss doch sein. Die Idee des Dschihads ist übrigens ein von den Deutschen gegen die Engländer gefördertes dekoloniales Narrativ. Das kriegt man ganz bestimmt mit Waffen und Besetzung weg. Und Spanien war richtig zufrieden mit ihrem Einsatz im Irak. Das macht nämlich den morgendlichen Weg zur Arbeit massiv sicherer. Alle, die so verzweifelt ihrer Verantwortung gerecht werden wollen, sollten vielleicht lieber mal ein paar Legalisierte unter ihrer Yogamatte vor den Wächtern der Sitten der Vorfahren verstecken und sich von den Vorstellungen verabschieden, Demokratie oder gar den Sozialismus mit Waffengewalt herbeizuführen. Und jetzt zeigt mir, wie zivilisiert ihr seid, nennt mich Hippie und treibt mich mit euren Hightech-Panzern aus dem Dorf.